أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول Yeah. Buenas noches, Cosquín. Muchas gracias. Es nuestra tercera vez en Argentina en menos que un año. La primera vez en este festival y el último concierto de una muy larga gira. La próxima canción dedicamos a todos que vinieron a nuestro show en el Auditorio Sur en Buenos Aires el viernes. Fue inolvidable. Y para ustedes es esta canción. Mein Stamm und denk verdammt nochmal, so was von schön ist nicht normal. Die meisten Menschen sind nicht schön, sie haben meine scheiß Figur, sie haben keine Beine und noch nicht mal Abitur. some big heroes of ours, and there were a few, like Los Ramones, etc. But this one is from a band from London. They were called The Clash, and maybe you remember. Alles was war, and maybe some of you know it. Es ist nicht einfach, sich bei sich wieder zu reden. Es scheint unsere Zunge von eurer zu hören. Und als auch hier, es wird besser los. Steht mir die Vermessen und fallen über uns her. Ein Moment voller Hoffnung, ein Moment voller Glück. Wenn du dir nicht an gestern denken und was morgen vielleicht ist, denn dann wird es dir wehtun. Es ist ja nicht das Jahr vorbei, wir versprechen uns nie wieder. Alles, was mal war, wir reden nur nicht wieder. Alles, was mal war, Diego Maradona. And it's called Cocaine in My Brain. Here we go. Solo un poco, pero Brighty is no embarrassment. Brighty, what is you gotta help me? You must help. Tienen que ayudarnos, por favor, en la próxima canción. The next song you gotta help me. Yo grito primero y ustedes gritan después, okay? It will work out somehow. Don't give a fuck, you know? It's pretty simple. Here we go. It's time to wake up, okay? Mucho fuerte, por favor! Hey, yeah! Hey, yeah! Whoa, whoa! Stay strong, my heart. durch den Körper. Ich fühle mich wie verhext und im Gefangenschau. Und du allein trägst Schultern. Kommt es vor, als ob mich jemand wird. Dieses Märchen wird nicht gut ausgehen. I feel this can be a really good night. So, escuchen amigos. Quiero que hagan lo que yo hago, okay? So, levanten el brazo derecho, please. Can you raise your right arm and try to swing it from the left to the right? It's very easy. But you know we're from Alman. You know this. It's no good. Please, nuestro brazo también, okay? You do this. And if you're cool enough, forget about the music. Fuck the music, actually. Try to jump like this. Try to jump like this and stay in the beat right now. In a very dark part of town, and everybody has got to put my Snoopy down. Snoopy, I don't care what your daddy does. sounds like they're calling my name. A heavy hand is shaking my bed, waking up. I feel a strain, I'm feeling pushed away. I go where everyone goes. What should I do? What everyone does? I don't like it when you get too close. Don't wanna be under your thumb. I'm feeling pushed in. Sie tranken um die Wette, den Wetter. Muchas gracias. Desde nuestra primera visita en Argentina tenemos muy buenos amigos aquí. Son los Violadores. Escribieron una canción legendaria y desde hace cierto tiempo nos gustó mucho tocarla. Es 1, 2. I'm sorry for my poor Spanish. Es embarazamiento mi español. Pero I always learn it from records. I try to learn. I listen to Los Violadores, Ataque 77. I listen to Los Argies, all those bands. But most of all, I learned Spanish from the oldest punk rock song on earth, and it was written in Mexico, I think. And maybe you remember this one. It goes like this. Soy marinero, soy campeón, soy. top of my lungs. Open your mouth! From my own ice cocoon. Ice cocoon top of my lungs. From my own ice cocoon. And that's all. I'm a lichtes Puppet Schenken. Hey! I'm a lichtes Puppet. Hey! Das sind zwei belegte Boote. Eins mit Schinken und eins mit Ei. Und dazu eisgekühlter Bobalunda. Bobalunda, eisgekühlt. Eisgekühlter Bobalunda. Bobalunda, eisgekühlt. Und dazu mein belegtes Boot Schinken. Mein belegtes Boot Ei. Das sind zwei männliche Boote, mit den Schinken und eins in Ei. Und dazu heißt, Bobalunda ist gekühlt. Eisgekühlte Bobalunda, Bobalunda ist gekühlt. Und dazu ein männliches Boot Schinken. Ein männliches Boot Ei. Das sind zwei männliche Boote, mit den Schinken und eins in Ei. Und dazu eisgekühlte Bobalunda. Maybe in 2 years, maybe in 3 years. Take care of yourselves!